Ich seh mich umgelaufen, Tränen in die Augen. Ich weiß nicht warum, nicht sie dich allein. Um an die Macht zu kommen, erzählen sie euch Lügen. Ja, die Wunder wollten, jetzt werden wir sie kriegen. Denn wir marschieren ab und nach vorn, auch wenn uns keiner mag. Wir marschieren ab und nach vorn. Bundestag, wir stürmen rein, Parlament, klatschen Botten an die Wand. Denn wir wollen sie hier nicht, drum jagen wir sie aus dem Land. Sie ließen Deutschland liegen, im Schutz dieser Zeit. Doch wir sind noch da für Deutschlands Kampf bereit. Wir lassen uns nicht mehr belügen, sie haben es lang genug getan. Jetzt haben sie nichts mehr zu lachen und Deutschland wird erwachen. Denn wir marschieren ab und nach vorn, auch wenn uns keiner mag. Wir marschieren ab und in 10 Jahren im Bundestag. Wir stürmen rein ins Parlament, klatschen Botten an die Wand. Denn wir wollen sie nicht, drum jagen wir sie aus dem Land.